Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi, und ich unterhalte mich jetzt in einem Schnellschuss mit Robert Stein. Robert hat nämlich da ein paar Dinge zu erzählen, wie er demnächst seine Arbeit so ein bisschen noch transparenter gestalten möchte. Hallo Robert. Ja, hallo Tobi, genau, richtig. Denn ich will jetzt so eine Mammelsprechstunde für die Piraten und alle Menschen, die es halt interessiert, die sich für die Arbeit von uns hier interessieren, einführen. Und zwar soll die stattfinden jeden 1., 3. und gegebenenfalls 5. Donnerstag im Monat. Und zwar immer von 19 bis 20 Uhr im Raum des Arbeitskreises Wirtschaft und Finanzen in Mambel. Das ist unmittelbar vor den regulären Sitzungen des Arbeitskreises. Ja. Und ja, mache ich noch mal langsam von vorne. Robert ist Abgeordneter der Piraten in Nordrhein-Westfalen und sitzt eben im Landtag. Mambel ist unser, jeder Pirat wird grinsen, dass ich das noch erkläre, aber nichtsdestotrotz möchte ich das tun. Das ist unser Kommunikationstool, kann man ja runterladen, download Mambel bei Google, und dann kann man einfach eingeben als Servername Mambel, also mumble.piratenpartei-nrw.de, ja, und das war's dann eigentlich schon, dann kann man zuhören. Und wenn man in diesem Mumbel, so heißt es richtig, habe ich mir sagen lassen, sich welchen Raum aussucht, den man da sieht. Sag's bitte nochmal. Den Raum Arbeitskreis Wirtschaft und Finanzen NRW, den findet man relativ weit unten, ist unter NRW angelegt. Dann kann man euch am jeden 1. und 3. und gegebenenfalls 5. Donnerstag im Monat kann man sich mit dir unterhalten. Sinn und Zweck der Aktion soll ja sein, du möchtest auch erreichbar sein für Leute, die nicht mal eben in den Landtag kommen können. Genau, also ich finde das ganz wichtig, weil wir ja Transparenz als eines der Aushängeschilder der Piraten hochhalten, dass wir da auch eine gewisse Nähe zu den Menschen aufbauen, dass wir mit denen in Kontakt treten, dass ich einerseits von der Arbeit hier aus dem Landtag berichte, aber die mir auch Fragen stellen können zur Arbeit hier, vielleicht zur aktuellen politischen Situation, eventuell auch in Zusammenarbeit mit der Basis Antragsvorschläge oder kleine Anfragen vorformulieren, die wir dann hier bearbeiten können. Also das ist mir relativ wichtig, dass wir uns da austauschen und dort einen Ort herstellen, wo wir regelmäßig Kontakt pflegen können. Denn davon leben wir im Endeffekt in der Partei, von der Zusammenarbeit, von der Basis, jetzt gerade auch mit uns Abgeordneten im Parlament. Das ist eine tolle Möglichkeit, die den anderen Parteien, in den Altparteien halt nicht so gegeben ist. Und ich denke, diese Möglichkeit der Beteiligung von Nichtabgeordneten an der Parlamentsarbeit sollten wir hochhalten und pflegen, um halt dieses Ziel der Basisdemokratie, aber auch der Bürgerbeteiligung allgemein und der erhöhten Teilhabe am politischen Geschehen zu etablieren. Ja, das unterscheidet euch ja dann doch von dem, was wir als Bürger, ach, dieses Wort in dem Zusammenhang ist furchtbar, aber ich benutze es jetzt einfach, was ihr als Bürger sonst so kennt. Da hat man immer das Gefühl, ja, man kann sich an einen Politiker wenden, aber ob ich das tue oder lasse, das nützt nichts. Ich kann aber als Basisgurke, und das bin ich nun mal schlussendlich, bestätigen, dass man mit euch in der Tat sprechen kann und dass man auch Einfluss nehmen kann, dass auf Vorschläge eingegangen wird und dass das nicht alles nur verhallt. Insofern ist ja jedem geraten, das zu nutzen. Abgesehen von dem Treffen im Mumbel habe ich auch noch die Möglichkeit, dich ja ganz normal anzusprechen, richtig? Ja klar, also ich habe hier einen Mitarbeiter, den Andreas Graf, bei mir in Düsseldorf, der ist telefonisch erreichbar, der ist per E-Mail erreichbar, Telefon wäre 0211-884-4640, ich wiederhole nochmal 0211-884-4640, oder eben per E-Mail andreas.graf mit @landtag.nrw.de, andreas.graf@landtag.nrw.de, da ist er erreichbar, und demnächst habe ich auch ein Wahlkreisbüro in Hamm, da wird die Frau Doris Prost arbeiten. Die Telefonnummer werde ich ja nochmal separat bekannt geben und auch die E-Mail-Adresse, die richten wir gerade ein, so wie die hier von der Landtagsverwaltung quasi der IT hier eingerichtet ist, werde ich da auch nochmal eine entsprechende Bekanntgabe verlautbaren. Genau, also die sind auch ansprechbar für mich, und darüber bin ich auch zu erreichen. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten der Kommunikation. Wer will, kann mir auch gerne einen Brief schreiben hier im Landtag. Aber ich denke mal, ich habe jetzt genau gesehen, dass du gegrinst hast bei dem Wort Brief. Genau, richtig. Was ich da höre. Ja, und ich möchte mal erwähnen, im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit von den Menschen, ich sage immer lieber Menschen als Bürger, von den Menschen und auch den Piraten, also zwischen Basis und Abgeordneten. Ich habe Dienst zum Beispiel vom Stammtisch Arnsberg aus, eine Ortsgruppierung der Piraten im Sauerland, eine Anfrage für die gestellt, die die maßgeblich mitgearbeitet haben zum Lückenschluss der A46 zwischen Menden und Sauerland, wo die Regierung dann dementsprechend eine Antwort liefern muss. Bei kleinen Anfragen haben die ja 4 Wochen Zeit, bis sie die Antwort liefern müssen. Und das klappt also auch jetzt schon und ich würde mich freuen, wenn wir das auch weiter intensivieren können. Dann möchtest du denn vielleicht noch so ein bisschen zu aktuellen Themen im Bereich Wirtschaftspolitik im Land NRW noch was sagen? Was ist gerade bei euch so aktuell? Richtig aktuell ist einerseits im Bereich Wirtschaft das Mittelstandsgesetz, das die Regierung einbringen will. Meiner Meinung nach steht da, ich sage es mal so ganz einfach, sehr viel Bla drin, nichts Konkretes. Da steht quasi drin, wir müssen die Wirtschaft fördern, wir brauchen Wachstum. Und was sehr beiläufig erwähnt wird, es soll dann so einen Mittelstandsrat geben, die, bevor Gesetze überhaupt hier im Plenum behandelt werden, im Vorfeld diese Gesetzesentwürfe begutachten sollen. Das ist ja ein Einfallstor für Lobbyisten. Das heißt, die Lobbyisten werken an den Gesetzen zuerst rum und erst dann geht es ins Plenum. Wir wissen da gar nicht, was da vielleicht, weil es auch intransparent gehalten wird, abgelehnt wird im Vorfeld, was vielleicht eine gute Idee gewesen wäre, wo aber die Lobbyisten kein Interesse dran haben. Das ist ein sehr kritisches Gesetz in meinen Augen. Das war die Nummer mit der Clearingstelle, ne? Genau, das ist diese im Prinzip diese Klärungsstelle. Der Daniel Schwert, der ist ja im entsprechenden Ausschuss, ich sitze ja im Haushaltsfinanzausschuss, wird damit sicherlich auf Berührung kommen, aber der Daniel Schwert ist ja der absolut richtige Ansprechpartner. Ich denke, mit dem werdet ihr ja bestimmt auch noch sprechen. Ja, wir sind ganz aktuell, vor 2 Stunden hat er mich noch angetwittert, jetzt müssen wir nur irgendwie zusammenkommen und dann wird der Daniel uns genau berichten, was da los ist. Okay, dann möchte ich dann den Menschen, um das Wort Bürger nicht zu benutzen, auch bitten, das Angebot von Robert anzunehmen und durchaus mal im Mumble dabei zu sein und sich zu beteiligen. Dann würde ich sagen, Robert, ich danke dir für die Bekanntmachung und sage mal, ganz richtig, los geht's am 4. Oktober um 19 Uhr. Am 4. Oktober. Jetzt, wenn ich jetzt mir irgendwann noch mal überlege, jetzt bin ich doch noch nicht fertig, habe noch eine Frage. Hast du irgendwo eine Internetseite, wo man das sich dann mal eben angucken kann, wann der nächste Termin ist? Weil das wird sich ja keiner so genau merken. Ja, das ist richtig. Ich habe einen Blog, da werde ich das jetzt auch noch veröffentlichen. bobby79.wordpress.com. Da gibt es auch alle Informationen zu meinen kleinen Anfragen, die ich gestellt habe, den Antworten. Dort verlinke ich auch die Reden, die ich gehalten habe. Und dort werde ich auch zwischendurch mal immer noch mal ein paar Kommentare und Infos herausgeben. Und dort werde ich jetzt auch heute noch veröffentlichen, das ab 4.10. eben regelmäßig am 1.3. und gegebenenfalls 5. Donnerstag im Monat diese Mumble-Sprechstunde stattfinden wird. Abgesehen davon, dass man dann die verlinkten Reden von Robert Stein dort finden kann, im Krähennest wird man sie eh finden. Das ist auch gut. Ich muss ja noch ein bisschen Werbung machen, ist doch klar. Okay, Robert, genau. Dann danke ich dir und würde sagen, frohe Schaffen und dann schaue ich mal, ob ich dann auch Zeit finde, euch zuzuhören. Natürlich würden wir dich bitten, so einen Abend direkt mit aufzuzeichnen, den würden wir dann in dem Krähennest-Podcast, im Sitzungspodcast veröffentlichen. Das muss ich auch noch mal ganz laut sagen, das ist vielleicht noch nicht überall angekommen. Das Krähennest besteht aus 2 Podcasts, auf der Seite sieht man das gar nicht sofort, aber da gibt es auch noch einen extra Link für eben Sitzungen, für langwierige Dinge, die eher unmoderiert sind. Manche, so wie ich selber, sind ja so schmerzfrei und hören sich durchaus auch mal 3 Stunden an. Und das wollen wir dann so ein bisschen auftrennen, damit nicht jeder, der die Feeds abonniert, immer gleich mit 3 Stunden Pfeil belästigt wird. Aber der es möchte, der kann sich das dann anhören. Und da würden wir auch gerne deinen Podcast, Robert, veröffentlichen, deine Sprechstunde gerne veröffentlichen. Dann kontaktiere mich einfach und dann würde ich sagen, vielen Dank für heute und bis die Tage. Super, so machen wir's. Ich danke dir. Ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.